Mängel sind zu viel. Wenn sie fort sind, ist es besser. Aber wenn er fort ist, fehlt er. Sprechen. Und wo Unterdrückung herrscht und vom Schicksal die Rede ist, wird er die Namen nennen. Wo er sich zu Tisch setzt, setzt sich die Unzufriedenheit zu Tisch. Das Essen wird schlecht und als eng wird erkannt die Kammer. Wohin sie ihn jagen, dorthin geht der Aufruhr. Und wo Pelagea Vlasova besucht ihren Sohn im Gefängnis und findet ihn ungebrochen.